Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Statement von Mitglied des Landtags Stefan Fricke zum Jahrestag der Kontergan-Stiftung. Anlässlich des 40. Jahrestags der Gründung der Kontergan-Stiftung erinnert die Piratenfraktion im Landtag NRW daran, dass die Situation der Opfer des Pharmaziedesasters von Grünenthal nach wie vor verbesserungswürdig ist. MDL Stefan Fricke, der selbst Betroffener ist, fasst die derzeitige Situation folgendermaßen zusammen. Trotz einiger Verbesserungen, die in den letzten Jahren erreicht wurden, bleibt die Situation unzureichend. Die Betroffenen warten seit Jahrzehnten auf eine angemessene Entschädigung. Sie müssen immer noch um ihre Rechte kämpfen und werden von Politik und Gesellschaft wie Bittsteller behandelt. Fricke hat eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, die die aktuelle Situation seiner Mitbetroffenen hinterfragt. Die kleine Anfrage ist im Blogportal der Piratenpartei NRW zu finden. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.